Speedy G mit Information. Gerade der Boom in Großstädten zu Spezialgeschäften für Vinylplatten und spezialisierter Musik hat dazu geführt, dass heutzutage wieder eine lebendige Underground-Kultur um den Electro-Sound entstanden ist. Zu nah liegen all die verschiedenen Sparten der elektronischen Clubmusik zusammen, sodass man in einem guten sortierten Geschäft für Tonträger auch das Fach aktueller Elektro neben den sehr überteuerten alten Elektro-Klassikern finden kann. Unter aktuell firmiert Jekyll and Hyde aus Florida, bei denen auch ein Mitglied der schon gehörten Dynamics 2 mitmischt. Was sie auf ihrer Maxi Angel A zelebrieren, ist Elektro der Neuzeit. Tanzbar, böse und extrem wuchtig.